Hallo, hier bleibt Gold. Adler, komm mal sofort. Du brauchst bei mir nur anzurufen, wenn du vielleicht ans Tanzen denkst. Du brauchst bei mir nur anzurufen, wenn du mir deine Liebe schenkst. Hast du mal einen Glücksfall, quält dich ein Kummer, dann wird bestimmt zur Glückszahl dir meine Nummer. Du brauchst bei mir nur anzurufen, so oft und wann und wie du willst.